Ausnahmsweise wird ein Film über einen männlichen Künstler nur mit dessen Vornamen betitelt. Anselm kann sich einreihen hinter Frieda, Paula, Tove und vielleicht neben Lotte am Bauhaus. Jedenfalls reist er nicht im Schatten von Caravaggio ins Dali-Land. Anselm Kiefer, Alchemist, Provokateur, der größte Mythos ist der Mensch selbst, sagt er einfach so reingeschnitten in den Trailer und verbrennt zuvor groß aufgestellte Bündel von Ehren und es raucht sehr. Auch auf seinem Bild von früher so, wegen der Siglin Sulamit. Dein goldenes Haar, Margarete. Dazu eine Vanillestange vom Backwerk. Verkauf ab Werk. Brandneue Treter vielleicht auch an die Krautstampfer. Reimen sich auf Sauerampfer. Vielleicht das Erste, was jemand mampft, wenn sie er ins Gras beißt. Another one bites the dust. Not yet. Dreh die nicht um. Nur die 2 Euro. Diese Zwickel bitte. Vielleicht ist der Erasmus von Rotterdam drauf oder der Willy Brandt beim Kniefall in Warschau oder moderne Kunst aus Griechenland. Sammeln tun wir die trotzdem nicht. Der Sparfuchs muss jetzt kleinere Brötchen aufbacken und die Kröten beisammen halten. 1257, wo ist denn der Schmalhans Küchenmeister geblieben? Es pfeift inflationär von den Dächern. Lieber ein Spatz auf dem Dach als gar keine Taube. Alle Vögel sind noch nicht da, viele Vögel sind bald weg, Flügge geworden oder aus dem Nest gefallen, noch kein Ei gelegt, au, Backe, Backe, Mutterkuchen. Man sieht ihnen ihr Alter gar nicht an, alt genug für die Schwarzwälder Kirsch, zu jung für die Schwarzwaldklinisch. Es gibt übrigens eigentlich schon lange keine Granatsplitter mehr als konditorische Spezialität zu erlangen. Ich hab ölige Hände und Öl in meinem Bauch, singt derweil Sophie Hunger in 1983. So ist das beim Snacken, Fingerfood, heiß und fettig. Gewürzschnitte und halbe Butterseele, Nussecke und Käselaugenstange, Kürbiskernsemmel und Quarktasche, so weit und so lecker das Lieblingssortiment vom Pausenbäcker. Sind's, hieß der, sind's genug Pfennig, ne? Den Cent-Schock gab's auch schon früher beim Bäcker.